Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Michael Fischer. Das Verschwinden der Seelen. 2009 ist es soweit. Der Seele wird der Garaus gemacht. Vom 1. September 2009 sollen Glühlampen mit 100 Watt und mehr aus dem Handel verschwinden. Der Anfang vom Ende des Glühfadens. Oder eben, wie er früher genannt wurde, der Seele. Einer der größten Erfindungen der Menschheit wird, buchstäblich gesprochen, das Licht ausgeblasen. Mehr als ein Jahrhundert stand die Glühbirne stellvertretend für den technischen Fortschritt. Und EU-weit sollen heute rund 3,5 Milliarden Glühlampen im Einsatz sein. Doch die Verantwortlichen in der EU haben entschieden und die Mitgliedsländer sind gefolgt. Am 1. September 2010 dürfen keine Glühbirnen mit 75 Watt, ein Jahr später die mit 60 Watt verkauft werden. Bis 2012 wird die klassische Glühbirne abgeschafft. Als Hauptgrund für das Verbot gilt der hohe Stromverbrauch. Angeblich um 30% soll sich der Stromverbrauch für Licht reduzieren, wenn überall statt Glühbirnen Energiesparlampen zum Einsatz kommen. Die EU kommt zu dem Ergebnis, dass Verbraucher 50 Euro pro Jahr einsparen, wenn sie nur noch Sparlampen verwenden. Doch ist das realistisch? Klar ist, die Glühbirne wandelt lediglich 5% des elektrischen Stroms in Licht um und 95% in Wärme. Die Energiesparlampe bringt es dagegen auf einen Lichtfaktor von zwischen 20% und 25%. Energiesparlampen benötigen folglich sehr viel weniger Watt für die gleiche Leuchtleistung. Zum Beispiel leuchtet eine 11 Watt Sparlampe genauso hell wie eine 60 Watt Glühlampe. Darüber hinaus leben Energiesparlampen deutlich länger. Die Glühlampe bringt es auf etwa 1000 Stunden, eine Energiesparlampe kann bis zu 19.000 Stunden leuchten. Doch die Energieausbeute ist eines. Es gibt durchaus Kritisches zur Energiesparlampe anzumerken. Energiesparlampen erzeugen Elektrosmog, benötigen in der Fertigung Quecksilber und müssen aufwendig als Sondermüll entsorgt werden. Der Haupteinwand aber ist das Licht selbst. Die Energiesparlampe nutzt die vor 150 Jahren entwickelte Technik der Leuchtstoffröhren. Heute arbeitet sie mit einem Edelgas-Quecksilber-Gasgemisch, das durch angelegte Spannung und dadurch ausgesendete Elektronen zum Leuchten gebracht wird. Das daraus entstehende ultraviolette Licht, das für das menschliche Auge unsichtbar ist, trifft auf die Leuchtstoffschicht der Lampeninnenwand und wird so in sichtbares Licht umgewandelt. Ein Licht, was von nicht wenigen als kalt, ja eiskalt empfunden wird. Trotz terrakottafarbener Innenbeschichtung, wie es sie bei einigen Energiesparlampen gibt. Anders dagegen das Licht der Glühbirne. Sie spendet warmes Licht, ist dimmbar und kann im Raum eine wunderbare Lichtstimmung schaffen. Sie kann ebenso sanft scheinen wie hell leuchten und Lichtinseln bilden. Sie kann Kunstwerke noch schöner machen oder den Lieblingsplatz in einen Kokon aus Licht tauchen. Am Schreibtisch kann sie in der richtigen Lampe ein wunderbares Dach für Gedanken bilden. Und das seit weit über 100 Jahren. Denn der Prototyp der Glühbirne, die Kohlenfadenlampe, wurde bereits in den 1840er Jahren von Heinrich Goebel erfunden, der sich seine Erfindung allerdings nicht patentieren ließ. Erst 1879 entwickelte auch Thomas Alva Edison eine Kohlenfadenlampe, die er 1880 zum Patent anmeldete und ermöglichte dadurch die industrielle Fertigung der Glühbirne. Seitdem ist die Glühbirne nicht nur mit technischem Fortschritt aufs Engste verbunden, sondern auch mit dem modernen Wohnen an sich. Das wird sich nun nach und nach ändern. Die Bürokratie hat ein Zeichen gesetzt. Ob sich dieses für das Energiesparen wirklich lohnt, wird sich zeigen. Solange es allerdings Haushalte mit mehreren Tiefkühltruhen oder Energieschleudern wie Wasserbetten gibt, darf daran gezweifelt werden. Und wer nicht ganzheitlich denkt und alle Stromfresser im Haushalt oder in öffentlichen Räumen kritisch hinterfragt und nach Einsparpotenzial sucht, für den hat die Abschaffung der Glühbirne eine reine Alibi-Funktion. Und dem wird ohnehin nie ein Licht aufgehen. Schon gar kein so individuelles und charismatisches wie das von einer Glühbirne. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet unter wissen.de noch einmal nachlesen. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.